Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild von 60 Ellen Höhe und 6 Ellen Breite anfertigen und in der Ebene von Dura in der Provinz Babel aufstellen. Hierauf sandte der König Nebukadnezar Boten aus, um die Satrapen, Oberbeamten und Statthalter, die Oberrichter, Schatzmeister, Rechtskundigen, Richter und alle anderen Provinzialbeamten zusammenzurufen, damit sie sich zur Einweihung des Bildes einstellten, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da versammelten sich die Satrapen, Oberbeamten und Statthalter, die Oberrichter, Schatzmeister, Rechtskundigen, Richter und alle anderen Provinzialbeamten zur Einweihung des Bildes, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen, und stellten sich vor dem Bilde auf, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Sodann rief der Herold laut aus: Es wird euch befohlen, ihr Völker, Nationen und Zungen, in dem Augenblick, da ihr die Hörner, Flöten, Zithern, Harfen, Psalter, Dudelsackpfeifen und alle anderen Arten von Musikinstrumenten ertönen hört, sollt ihr euch niederwerfen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer sich aber nicht niederwirft und es nicht anbetet, wird augenblicklich in den glühenden Feueraufen geworfen. Infolgedessen warfen sich sofort, als alle die Völker die Hörner, Flöten, Zithern, Harfen, Psalter und alle anderen Arten von Musikinstrumenten ertönen hörten, alle die Völker, Nationen und Zungen nieder, um das goldene Bild anzubeten, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Sogleich darauf aber traten chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie hoben an und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du immer da leben. Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jedermann, wenn er die Hörner, Flöten, Zithern, Harfen, Psalter, Dudelsackpfeifen und alle anderen Arten von Musikinstrumenten ertönen hört, sich niederwerfen und das goldene Bild anbeten soll, und dass, wer sich nicht niederwirft und es nicht anbetet, in den glühenden Feueraufen geworfen werden soll. Nun sind da Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babel übertragen hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer haben sich um deinen Befehl, o König, nicht gekümmert, deinen Gott verehren sie nicht und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, beten sie nicht an. Da befahl Nebukadnezar in Zorn und Wut, Sadrach, Mesach und Abednego vorzuführen. Als nun diese Männer vor den König gebracht waren, hob Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Ist es wahr, Sadrach, Mesach und Abednego, dass ihr meinen Gott nicht verehrt und das goldene Bild, das ich habe aufrichten lassen, nicht angebetet habt? Nun wohl, wenn ihr bereit seid, in dem Augenblick, da ihr die Hörner, Flöten, Zithern, Harfen, Psalter, Dudelsackpfeifen und alle anderen Arten von Musikinstrumenten ertönen hört, euch niederzuwerfen und das Bild, das ich habe anfertigen lassen, anzubeten, so ist die Sache abgetan. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so werdet ihr augenblicklich in den glühenden Feueraufen geworfen, und welchen Gott gäbe es wohl, der euch aus meiner Gewalt zu befreien vermöchte? Da antworteten Sadrach, Mesach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Wir haben nicht nötig, dir darauf Antwort zu geben. Wenn unser Gott, den wir verehren, uns zu erretten vermag, so wird er uns aus dem glühenden Feueraufen und aus deiner Gewalt, o König, erretten, wenn aber auch nicht, so sei dir, o König, zu wissen getan, dass wir dennoch deinen Gott nicht verehren, noch das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, anbeten werden. Da wurde Nebukadnezar so von Wut über Sadrach, Mesach und Abednego erfüllt, dass sich seine Gesichtszüge entstellten, und er befahl, den Ofen siebenmal so stark zu heizen, als man ihn sonst zu heizen pflegte. Auch gab er einigen von den stärksten Männern in seinem Heere den Befehl, Sadrach, Mesach und Abednego zu fesseln, um sie in den glühenden Feueraufen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Untergewändern, Röcken, Mänteln und sonstigen Kleidern gefesselt und in den glühenden Feueraufen geworfen. Infolge davon, dass der Befehl des Königs so scharf und der Ofen übermäßig geheizt war, tötete die Feuerflamme die Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinaufgebracht hatten, jene drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego fielen gefesselt in den glühenden Feueraufen. Da erstaunte der König Nebukadnezar und stand eiligst auf. Er hob an und sprach zu seinen Ministern: Haben wir denn nicht drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sprachen zum Könige: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Ich sehe ja nun vier Männer frei im Feuer umhergehen, ohne dass irgendwelche Verletzung an ihnen zu bemerken ist, und der vierte gleicht in seinem Aussehen einem Göttersohne. Sodann trat Nebukadnezar an die Öffnung des glühenden Feuerofens hinan, hob an und sprach: Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet heraus und kommt her. Da traten Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer heraus, und die Satrapen, Oberbeamten, Statthalter und Minister des Königs versammelten sich und sahen, dass das Feuer über die Leiber dieser Männer keine Gewalt gehabt hatte, dass ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Kleider nicht beschädigt waren, noch auch Brandgeruch an sie gekommen war. Da hob Nebukadnezar an und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel sandte und seine Diener errettete, die nur auf ihn ihr Vertrauen setzten, den königlichen Befehl aber übertraten und ihre Leiber preisgaben, um keinen anderen Gott verehren und anbeten zu müssen, als ihren Gott. Von mir ist daher hiermit der Befehl erlassen, dass ein jeder, welchem Volk, welcher Nation oder Zunge er auch angehöre, der gegen den Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos Ungebührliches redet, in Stücke zerhauen und sein Haus in einen Misthaufen verwandelt werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so zu erretten vermöchte. Darauf beförderte der König Sadrach, Mesach und Abednego zu hohen Stellungen in der Provinz Babel. Der König Nebukadnezar an alle Völker, Nationen und Zungen, die auf der ganzen Erde wohnen, möge es euch wohl ergehen. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder, die der höchste Gott an mir getan hat, bekannt zu machen. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder! Sein Reich ist ein ewiges Reich, und seine Herrschaft besteht bis in die fernsten Geschlechter.